Mir ist so langweilig. Mir auch. Lass uns doch was unternehmen. Na ja, aber was? Weiß auch nicht. Hey Kids, what's up? You look bored. Are you bored? Yes, Catherine. We are bored. Uns fällt nichts ein, was wir tun können. No problem. I know what we can do. Echt? Was denn? Let's do the rubber dub cards. After that, you'll have plenty of ideas. Das verstehe ich jetzt nicht. Take out your rubber dub cards. You'll soon see what I mean. Okay, dann machen wir mal. Ah, jetzt verstehe ich. Genau, wenn wir damit durch sind, haben wir gleich 8 Ideen, was wir machen können. Number one is read. Number one is read. Lesen. Keine schlechte Idee. Weiter. Number two is draw. Number two is draw. Zeichnen. Naja, nicht gerade meine Stärke. Number three is relax. Number three is relax. Ausruhen? Können wir immer noch. Number four is swim. Number four is swim. Schwimmen ist gut. Mal sehen, was noch kommt. Number five is hike. Number five is hike. Wandern? Number six is play. Number six is play. Spielen ist auch toll. Aber was? Da muss uns dann was einfallen. Number seven is go by bike. Number seven is go by bike. We also say ride a bike. Ein Rad reiten? Witzig. Ist doch logisch. Da sitzt man ja auch auf einem Sattel. Apropos Radfahren, das war auch eine gute Idee. Number eight is roller skate. Number eight is roller skate. Rollschuh fahren, das mag ich gern. Right. Let's do them one more time. Here they are. Number one is read. Number one is... Number two is draw. Number two is... Number three is relax. Number three is... Number four is swim. Number four is... Number five is hike. Number five is... Number six is play. Number six is... Number seven is go by bike. Number seven is... Number eight is roller skate. Number eight is... Now it's your choice. What are you going to do? Wir gehen schwimmen. Rad. Hey, you can only do one thing. Dann fahren wir Rollschuh. Ich will lieber Mensch ärgere dich nicht spielen. Wie wär's mit Lesen? Bei dem schönen Wetter? Stop, stop, stop. I've got an idea. Let's make, What? Let's make something. With scissors, glue and so on. Ach so, basteln. Was denn? Look in your OK on page 28 and 29. We'll make a dice. What next? Ach so, was als nächstes? Aber make a dice? Hä? Das ist ein Würfel. Wenn wir uns nicht entscheiden können, was wir tun sollen. Das ist ja eine tolle Idee. You'll need some scissors. Here you are. And here's the glue. Okay, lass mal sehen. Also als erstes grob ausschneiden. Und jetzt auf einen Karton kleben. Ich tue schon mal Kleber auf die Rückseite. Und jetzt genau an den Linien entlang ausschneiden. Jetzt an allen Linien einmal knicken. Die grauen Flächen nach hinten biegen. Nicht vergessen. Und Und jetzt Kleber auf die grauen Flächen, nach hinten umbiegen und festpressen. Fertig. Ein komischer Würfel. Aber dafür mit 8 Seiten. Können wir jetzt würfeln? Wir nehmen ihn beide und werfen ihn hoch. Okay? Okay. Ready, steady, go. The die says, hike. Hike? Und wohin? Zu Sam natürlich. Mensch, Danny, klasse. Das ist die Idee. Bye, kids. Say hello to Sam. And bring him along when you come back. Oh ja, wir bringen Sam dann mit. Bis dann, Catherine. Bye. Bye. Stop. Wir dürfen nicht aufs Boot. Why? Why? Because we're doing a double triathlon. Triathlon? Das sind 3 Sportarten hintereinander. Und double bedeutet doppelt, also 2x3 Sportarten. 6 Sportarten? Yes, we have to do 6 different types of sport. 6! Oui? Sam, du machst auch mit? Yes, of course. We'll all join in. Great! Great! Okay, you can't join in. You can't go by bike. You can't roller skate. You can't draw. You can't hike. You can't swim. And you can't throw the dice. No, Kay. I'm sorry. Du musst das verstehen, Kay. Kleine Kinder können auch nicht bei allem mitspielen. Nachher spielen wir mit dir, was du willst. No, no, no. Kay, you can't join the double triathlon, no. Sam, the winner, was kriegt der? The winner? Oh, the winner can relax and the losers must do everything for him. Oh ja, der Gewinner darf sich so richtig entspannen und die anderen müssen ihn verwöhnen. Toll! Ready, steady, go! Stop, Sam! Mein Reifen ist platt. Kay, did you let the air out of the tires? Okay, das warst du doch. Now to the next sport. Let's roller skate. Oh oh, die Schnürsenkel. Da hilft nur Fädeln. Kay, gib den Bleistift her. Bitte, Kay. Kay, the pencil. Give it to us. Oh dear, now we can't draw. Zeichnen ohne Bleistift geht nicht. Was machen wir jetzt? Let's hike to the shore and let's go swimming. Beim Schwimmen kann uns Kay wenigstens nicht ärgern. Ab in die Badehosen. Let's put on our swimming trunks. Mein Gummi ist durchgezwickt. Okay. We'll have to swim with one arm then. Ich hatte eine 6. Jetzt liegt eine 1 da. Kay has lost. Sorry, Kay. Please, Kay, the newspaper. I'd like to read. Hello, you guys. How are you? Hello. Hello. Hello, Catherine. We had a wonderful afternoon. We relaxed. Right, Kay? Please, Kay. The newspaper. Oh, poor Kay. You didn't have a wonderful afternoon? No, no, no. Kay ist selber schuld. Hätte er uns vorher in Ruhe unseren Double Triathlon machen lassen, hätten wir anschließend mit ihm gespielt. Tja. A double triathlon? Yes, that was Sam's idea. Wow. And who won? Please, Kay, the newspaper! We won, but Kay lost. Der hat uns nämlich ständig geärgert. Kay hat verloren. He lost. Genau. Und deshalb musste er uns verwöhnen, während wir relaxed haben. You relaxed? That's good. You can help me tidying up then. Tidying up? Weißt du, Catherine? It's okay. I was only joking. Whew. Good joke. Joke? Aber irgendwas könnten wir schon machen. Aber was? What shall we do? Genau das ist die Frage. That's the question. Why don't we ask our dice? Hey Sam, kennst du schon unseren neuen Würfel? Our dice? What shall we do? Sam, ist das ein neuer Song? What shall we do? Shall we swim in the pool? Ja, ein Song. Genau, let's sing. Sing, sing. Yes, Kay, da kannst du auch mitmachen. Sing, sing, sing. Worauf warten wir denn noch? Na los, Sam. Off we go. Shall we swim in the pool? Or read a book from school? Shall we draw a pretty picture? Or go on holiday to Greece? Shall we relax outside? Or take our bikes for a ride? Shall we play hide and seek? Or roller skate down the street? What shall we do? What shall we do? What shall we do today? Oh, what shall we do? What shall we do? What shall we do today? Den brauche ich noch mal, sonst kann ich nicht mitsingen. Stimmt, Sam. Once more. Shall we swim in the pool? Or read a book from school? Shall we draw a pretty picture? Or go on holiday to Greece? Shall we relax outside? Or take our bikes for a ride? Shall we play hide and seek? Or roller skate down the street? What shall we do? What shall we do? What shall we do today? Oh, what shall we do? What shall we do? What shall we do today? I think we'll translate it first and then we'll sing it together. What do you think? Good idea. And you can help if you like. Great. Shall we swim in the pool? Sollen wir im Pool schwimmen? Or read a book from school? Oder ein Schulbuch lesen? Shall we draw a pretty picture? Sollen wir ein hübsches Bild zeichnen? Or go on holiday to Greece? Oder Urlaub in Griechenland machen? Shall we relax outside? Sollen wir draußen relaxen? Or take our bikes for a ride? Oder mit unseren Fahrrädern fahren? Shall we play hide and seek? Sollen wir Verstecken spielen? Or roller skate down the street? Oder die Straße runter Rollschuh fahren? What shall we do? What shall we do? What shall we do today? Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Was sollen wir heute tun? Oh, what shall we do? What shall we do? What shall we do today? If it goes on like that, you won't need me anymore soon. That's right. They can understand quite a bit already. Jetzt singen wir mit. Yes, we'll sing the song together. Und Kay singt auch mit. Together, together. Okay, off we go. Shall we swim in the pool? Or read a book from school? Shall we draw a pretty picture? Or go on holiday to Greece? Shall we relax outside? Or take our bikes for a ride? Shall we play hide and seek? Or roller skate down the street? What shall we do? What shall we do? What shall we do today? Oh, what shall we do? What shall we do? What shall we do today? That's fun, Kay, oder? Fun, fun. Guck mal ins Okay, page 22 and 23. Das Mädchen da, the girl. Charlotte, she's miming something. And you have to guess what she's miming. Das können wir doch auch machen. Guck mal, was mache ich gerade? Are you crazy? Quatsch, jetzt ratet schon. What am I miming? You are playing football. Yes, very good, Catherine. Und was mach ich? You're lying on the floor? Mann, Sam, jetzt mal im Ernst. Okay, you're wiping the floor. Sam. You're swimming. Richtig. Now it's my turn. What am I miming? You are relaxing. Danny, you are a spoilsport. Du relaxst doch, oder? Spielverderber. Sam meint, du bist ein Spielverderber. Spielverderber? Wieso das denn? Oh, it was so comfortable there. Nix da, sonst pennst du uns noch weg. Sleeping? Oh, what a good idea. Hey, Sam, you are a spoilsport. Okay, I won't sleep. Look at me. What am I miming? You are roller skating. Right you are. We could do that outside, all together. Oh yeah, let's roller skate. Out we go. Well, that was it in June. Hope you'll join us in July. Genau, wir zählen auf dich. See you. See you. Goodbye, and don't break your legs while roller skating. Seit ich die neuen Rollen drauf hab, gehen die Dinger noch schneller. Ich kann schon eine Pirouette drehen. Oh no, my shoelaces. Okay, well, just you wait.